So, die haben wir. Können Sie mir bitte mal weiterhelfen? Ja, dazu bin ich ja da. Ich würde gerne eine Schallplatte kaufen. Ja, wunderbar. Und welche darf es sein? Naja, also diese Söhne. Ja, welche Schöne meinen Sie denn da, gute Frau? Wir haben hier ja nur schöne Platten. Nee, die ich gestern im Radio gehört habe. Die will ich. Ja. Wissen Sie den Titel der Platte? No, nee. Was machen wir denn da? Also es ging etwa so. Ein Ende kann ein Anfang sein, auch für dich. Na, wissen Sie es? Nee, also um ehrlich zu sein, können Sie den Anfang noch mal ganz kurz wiederholen? Ja. Ja. Der Glaube an dich selbst lässt dich nie im Stich. I know you're gonna dig this. Was du willst, liegt in deinen Händen. Es beginnt die Wirklichkeit, wenn die Träume enden. Alles, was du fühlst, ist ein Teil des Lebens. Und du gehst den Weg zu dir, niemals vergebens. Eines Tags irgendwann fängt alles noch einmal an. Jeder kriegt noch eine Chance. Glaub daran, geh ohne Angst, nur geradeaus. Denn alles, was du willst, liegt in deiner Seele. Welchen Weg du morgen gehst, du kannst immer wählen. Alles, was du fühlst, kannst du nicht verlieren. Alles kann, wenn du es willst, morgen passieren. 3 Uhr nachts, das Bett zerwühlt, Gefühlsroulette. Ich weiß jetzt, wie man sich da fühlt. Vorm Hotel, die Stadt pulsiert. Ich bin nervös. Und ich bin verrückt nach dir. Hey, du schläfst bestimmt schon lang. Hey, mich macht die Sehnsucht ganz krank. Hey, ob ich was trinken soll? Mein Kopf ist leer und die Minibar voll. Schlaflos in Berlin, die Nacht ist bloß geliehen. Draußen rauscht die Zeit vorbei. Sie war erst 18 Jahre und das Leben, das stand noch vor ihr. klar, doch sagtest du, es ist vorbei. Ist das wirklich wahr? Wirst du heut zu ihm gehen? Was ist nur geschehen? Habe ich dich heut Nacht verloren? Ich werd nie verstehen, was eigentlich geschah. Angefangen. Mein Herz, da stand in Flammen und brannte voller Sehnsucht lichterloh. Mexican Lady, tanz mit mir noch einmal durch die Sternennacht. Halt mich fest in deinen Armen, hast du mir gesagt. Mexikanische Gitarren gehen ins Blut und dein allerletzter Kuss, der tat mir ja so gut. Es wird vorbei sein, weil morgen früh dein Herz weint. Du weißt, hasta la vista heißt goodbye. Dann sah ich deine Tränen und schwor beim Abschied nehmen, ich komm zurück zu dir, ich bleib dir treu. Mexican Lady, tanz mit mir noch einmal durch die Sternennacht. Halt mich fest in deinen Armen, hast du mir gesagt. Mexikanische Gitarren gehen ins Blut und dein allerletzter Kuss, der tat mir ja so gut. weißt, du hast ihn geliebt. Doch er ließ dich einfach stehen. Ich bin froh, dass es dich gibt. Und ich kann ihn nicht verstehen. Wenn ich dich dann in die Arme nehme und das Glück in deinen Augen sehe, das geht tief unter die Haut, unsere Herzen schlagen laut und ich nehm dich in den Arm. Wenn ich dich dann in die Arme nehm und das Glück in deinen Augen seh, das geht tief unter die Haut, unsere Herzen schlagen laut und ich nehm dich in den Arm. Liebe ist nicht nur ein Wort, aber manchmal falsches Spiel. Doch in mir ist ein Gefühl und ich fühle, wie ich bin. Wenn ich dich dann in die Arme nehm und das Glück in deinen Augen seh, das geht tief unter die Haut, unsere Herzen schlagen laut und ich nehm dich in den Arm. Lachen, ziehst den Himmel über mich. Und wenn ich mal nicht gut drauf bin, lachst du einfach für mich mit. Laufst durch mein Leben, verschlingst mir die Zeit. Und wenn ich falle, dann fall ich gerne in dich rein. Viel mehr geht leider nicht und ich brauch auch in Wahrheit nicht mehr. Ich mag alles an dir, mag dein Lachen, das mich immer wieder so spielen besiegt. Ich könnte leben ohne dich, doch nur wie bist dich nicht, deshalb denk ich auch gar nicht daran. Nur dann und wann. In the mix. Wenn du die eine bist.

sehen und kann nicht verstehen, dass es einen anderen gibt. Dein schlechtes Gewissen hat dich wohl gebissen, hast du mich überhaupt geliebt? 7 Jahre sind 7 zu viel, was ich fühle, nein, das sage ich dir nicht. Auch wenn ich heute um uns weine, du siehst niemals die Tränen in meinem Gesicht. 7 Jahre, die halt ich bei mir, auch wenn die Sehnsucht mich auffrisst nach dir. 7 Jahre, die gab ich, doch noch länger wart ich nicht mehr. Jeder macht mal ein Mann, auch bei uns wird sicher mal was schief gehen irgendwann. Liebe ohne Tränen gibt es nicht auf dieser Welt, aber es gibt eins, das unser Glück am Leben hält. Lachen wieder. Und ich will dich, will dich. Music, please. Immer noch für dich da. Die Liebe stirbt so einfach nicht. verstehe. Doch wenn du ihn mal durchschaut hast, naja, dann bin ich immer noch für dich da. Die Liebe stirbt so einfach nicht. Ich kann nur beten, er tut alles für dich. So. Wenn die Sonne so richtig knallt, die Hitze glüht, auf dem Asphalt hab ich gar keine Lust, mit Arbeit die Zeit zu vergeuden. Lieber nehm ich ein Sonnenbad, Palma, Mallorca ist unsere Stadt. Komm mit nach Arena Ost, da geht ab die Post mit uns beiden. da ist noch Platz in meinem Herzen. Wenn du jetzt gehst, dann sollst du wissen. Und wir fliegen so wie damals mit den Wolken hoch im Wind. Keine Macht kann uns besiegen, wenn wir zwei nur ehrlich sind. Sag mir, warum ist es so? Bin ich hier oder anderswo? Fangen wir von vorne an, oder geht's zu Ende dann? Warum fällt es uns so schwer? Vielleicht lieben wir zu sehr. Niemals waren wir uns so nah wie hier. Da ist noch Platz in meinem Herzen. Sag mir leis dein stummer Blick. Wenn du jetzt gehst, dann sollst du wissen, es gibt immer ein Zurück. Und wir fliegen so wie damals mit den Wolken hoch im Wind. Keine Macht kann uns besiegen, wenn wir zwei nur ehrlich sind. Etwas bleibt für immer hier, dafür ging's zu tief mit dir. Denn das Leben, das vergisst nie, was wirklich wichtig ist. Was wir zwei erleben, wir nennt man Sehnsucht oder mehr. Lass die Träume nie verblühen in mir. Da ist noch Platz in meinem Herzen. Sag mir leis dein stummer Blick. Wenn du jetzt gehst, dann sollst du wissen, es gibt immer ein Zurück. Und wir fliegen so wie damals mit den Wolken hoch im Wind. Keine Macht kann uns besiegen, wenn wir zwei nur ehrlich sind. Wenn du jetzt gehst, dann sollst du wissen.

da seh ich einen Typen mit einer Duplo-Brille auf. Ja, den hab ich doch schon mal im Fernsehen gesehen. Hab gehört, dass die Frauen alle auf ihn stehen. Schaut für immer rüber und er winkt mir zu. Ich denk die ganze Zeit, ja, wer bist denn du? Blondes Haar, rote Jacke und da fällt's mir ein. Ja, das kann nur der Heino sein. Hi, hi, hi, hallo. Yeah. Sag Mensch Heino, alles klar? Ne, frag mich gleich, ob ich mit ihm sing. Und ich sag, hey Mann, das ist ja ein dickes Ding. Am nächsten Tag fuhr ich gleich raus zu seinem super coolen Horse. Ich ging mit ihm ins Studio und rappte da wie Coolio. Hi, hi, hi, hallo. Oh yeah. Bewegt eure Hüften, das find ich einfach cool. Come on! Dicke Dinger wirklich sind, weiß doch heute jedes Kind. Groß und rund und wundervoll, das finden wir doch alle toll. Dinger, die ich lang schon kann, bevor dein Papa Mama fand. Wenn ich durch die Straßen geh und all die dicken Dinger seh, denk ich an die Barbara mit ihrem langen schwarzen Haar. Schau dich doch nur einmal um, sie hüpfen überall herum. Jetzt wird auch dem Letzten klar, dass dieser Rap von Blondie war. Mit dem Beat. Oh yeah. Das sind aber dicke Dinger. Oh yeah. Are you ready for Heino? Dann kram ich meine Schlagerplatten raus. Das tut gut und ich sing. Ich bin Schlagertoll. Wirf mir eine Mark in die Jukebox, Baby. Ich bin Schlagertoll. Walzer oder Foxtrott, tanz mit mir. Im Plattenladen brauch ich nie viel Geld. Schlagermusik kostet nicht die Welt. Mutti findet das schön, sie kann mich gut verstehen. Und komm ich dann nach Hause, sagt sie, gib her, gib her. Sie holt Kuchen, ich setz Kaffee auf, das tut gut und ich sing. Ich bin Schlagertoll, wirf mir eine Mark in die Jukebox, Baby. Ich bin Schlagertoll, Walzer oder Foxtrott, tanz mit mir. Oh. Ich bin Schlagertoll, wirf mir eine Mark in die Jukebox, Baby. Ich bin ich schlage toll, Walzer oder Foxtrott, tanz mit mir. Oho. Wer hat heute schon Zeit für etwas Zärtlichkeit? Und ist die Platte aus, will ich noch mehr, noch mehr. Von Jürgens, Epstein, Anders, Black und Gras, die sind gut, sie singen. Ich bin Schlagertoll. Ich bin Schlagertoll. Ich bin Schlagertoll. Wirf mir eine Mark in die Jukebox, Baby. Ich bin Schlagertoll. Walzer oder Foxtrott, tanz mit mir. Ich bin Schlagertoll. Wirf mir eine Mark in die Jukebox, Baby. Ich bin Schlagertoll. Walzer oder Foxtrott, tanz mit mir. Ist so schön, weil wir zwei uns verstehen, Michaela. Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein, Michaela. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Und mit dir ganz allein will ich nur glücklich sein, Michaela. Jeder Tag ist so schön, weil wir zwei uns bestehen, Michaela. Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein, Michaela. Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein, Michaela. Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein, Michaela. Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein, Michaela. Von Greenpeace hatten recht. Denn das Meer stank ziemlich übel. Und uns wurde ziemlich schlecht. Wann wird diese Insel in die Luft gesprengt? Wann wird sie? Ich verliere den Verstand. Oh yeah. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. Dr. Insel! Mops-Alarm! Sit it! Man gönnt sich ja sonst nicht. Es hat Tag und Nacht geregnet. Regen wird von Gott gemacht. Und die Zimmer waren spottbillig. Ohne Frau 500 Eten die Nacht. Und ein Schäferhund, der pinkelt mich an. Doch er tut nur seine Pflicht. Viel schlimmer ist, meine Uhr ist kaputt. Denn der Blender war nicht wasserdicht. Ich kann jeden Abend Shampoos saufen. Denn auf St. Pauli hab ich Pferdchen zu laufen. Ich höre Hausmusik. Denn ich bin von heute die drei Bs in meinem Leben, Bier, Bauch und Leute. Man gönnt sich ja sonst nichts. Sit it. In meiner kleine Robbe und Algen find ich gut. Am Morgen hab ich Ausschlag, am Abend spuck ich Blut. Yeah. Tag sitz ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Stell mir vor, ich sitz am Meer. Dann denk ich an diese Insel und mein Herz, das wird so schwer. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Sprang ich in die Spree. Wie oft mussten sie mich retten, damit ich nicht untergehe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Die Fischerei und die Fischindustrie hätten allen Anlass zu intensivere Aufklärung und Werbung den Konsumenten eine solche Kost schmackhaft zu machen. Es war schon mal besser damit, mit dieser Propaganda und mit den Aufklärungsvorträgen und vor allen Dingen den Propaganda-Essen. Ich habe in Frankfurt ein Fischessen mitgemacht, wo also die Fische aus den Truhen sofort in die Küche kamen und die waren dann von den zuständigen Köchen oder Hausfrauen, waren die entsprechend behandelt. Und ich kann nur sagen, es ist zwischen dem und den nicht durch die Truhen und die Tiefkühlketten herangebrachten frischen Fische sich gar nicht zu vergleichen. Man behauptet nun, die Hausfrauen bzw. die Fischesser hätten sich an die etwas angegangenen oder in Ogu ausgegangenen Fische besser gewöhnt. Sie wären das gewohnt und liebten dieses mehr als die frischen. Ich muss nur sagen, wer das nebeneinander hält, der kann überhaupt keine andere Wahl wählen, dass ohne die Tiefkühlketten werden wir uns späterhin nicht mehr die Ernährung verbessern können.